Jahren sind. Freunde, heute wird einer drauf gemacht, weil wir wieder beieinander stehen. Heute kommen sie von nah und fern, unsere alten Kameraden her. Hoch sollen sie leben, beim Saft der Reben, darauf freuen wir uns sehr. Singt und lacht durch die ganze Nacht, denn wir haben lang uns nicht gesehen. Singt und lacht, bis der Tag erwacht, weil wir immer zueinander stehen. Freud und Leid, alles wird geteilt, und wir sind doch füreinander da. Denn wir sind Freunde, gute alte Freunde, Freude eines ist doch klar. Wahre Freundschaft gibt's nicht oft auf dieser Welt, wahre Freundschaft ist das Einzige, was zählt. Wahre Freundschaft, echte Freundschaft, ist doch viel mehr wert als Gut und Geld. Kameraden, hoch die Tassen bis zum Morgenrot. Wir leben nur so kurze Zeit und sind so lange tot. Freunde, singt und lacht und bringt das alte Herz in Schwung. Denn wer immer fröhlich ist, der bleibt jung. Ach, wie schön war einst die Zeit, als wir jung waren und zum Glück bereit. Ach, so vieles ist geschehen, drum seid froh, dass wir uns wiedersehen. Lebe heute, schau nicht zurück, denn nur heute findest du dein Glück. Darum hebt das Glas voll Wein und lasst uns alte Kameraden sein. Ach, wie schön war einst die Zeit, als wir jung waren und zum Glück bereit. Ach, so vieles ist geschehen, drum seid froh, dass wir uns wiedersehen. Lebe heute, schau nicht zurück, denn nur heute findest du dein Glück. Darum hebt das Glas voll Wein und lasst uns alte Kameraden sein. Hast du Sorgen, schick sie fort, denn noch immer gilt das Wort. Schwarz und dunkel ist die Nacht, immer kurz bevor der Tag erwacht. Leid und Kummer, das ergeht, weil die Welt sich weiter dreht. Darum hebt das Glas voll Wein und lasst uns alte Kameraden sein.